But she ain't going home. Night is still young. Where the hell will she go? Nobody, nobody, nobody knows. Ain't the first time, cause I've seen her before. Smell her perfume as she walks through the door. I wanna know where the hell will she go. Nobody knows. Nobody, nobody knows. No, you can't tell the girl, cause she runs her own world. So if she wanna party all night, no, you can't tell her. Und jetzt, Bayernwelle aktuell. Die Nachrichten um halb. Aus Bayern, Deutschland und der Welt. Ich bin Erik Garnisch. Der CDU-Politiker Otte ist neuer Werbeauftragter des Tages. Die Abgeordneten haben den 56-Jährigen mit großer Mehrheit zum Nachfolger der SPD-Politikerin Högel gewählt. Der Werbeauftragte gilt als Anwalt der Soldaten, die sich mit ihren Anliegen an ihn wenden können. Er wird auf 5 Jahre gewählt. Die Bundesanwaltschaft ist gegen eine mutmaßliche rechte Terrorgruppe vorgegangen. 5 Verdächtige zwischen 14 und 18 Jahren kamen in Haft. Innenminister Dobrindt: Es gibt ein Phänomen, gerade in einem sehr aggressiven Bereich der Jugend, die offensichtlich von extremen Gedankengut geprägt, sich visieren lässt und dann bereit ist, auch gemeinschaftlich zu verabreden, Terroranschläge durchzuführen. Die ausgehobene Gruppe nennt sich Letzte Verteidigungswelle. Der Bayerische Landtag ist sich über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD nicht einig. Grüne und SPD haben sich dafür ausgesprochen, die Einleitung eines solchen Verfahrens zu prüfen. CSU und Freie Wähler argumentieren dagegen. Innenminister Herrmann sagte, er sei skeptisch. Wenn überhaupt, müsse der Zeitpunkt für ein Verbotsverfahren klug gewählt werden. Grünen-Fraktionschefin Schulze zufolge sollte sofort gehandelt werden. Das waren die Nachrichten um halb. Immer häufiger erwarten uns Regen und Gewitter. In der Nacht fällt im Norden gelegentlich, im Süden zeitweise Regen. Im nördlichen Franken lockern die Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 5 Grad. Morgen fällt im Süden oft anhaltender Regen. Die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen auf nahe 1500 Meter Höhe. Sonst lässt der Regen nach und im böigen Nordwestwind kommt immer öfter die Sonne hervor. Die Höchstwerte erreichen 8 bis 16 Grad. Meine Region. Meine Heimat. Meine Bayernwelle. Ich bin übrigens nicht mit leeren Händen heute Abend ins Studio gekommen. Ich habe Ihnen neue Musik mitgebracht. Zum Beispiel die neue Single von Bryan Adams. Eigentlich wollte seine Mutter ja, dass er Klavier spielt. Das hat er dann irgendwie abgelehnt und sein Vater hat ihm im Alter von 11 Jahren eine Gitarre geschenkt und seitdem war es um ihn geschehen. Never Ever Let You Go, neue Single von Bryan Adams, gleich in voller Länge hier bei mir. We both lie silent still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. It's like every night has its dawn. Just like every cowboy sings that sad song. Every rose has its thorn. They sell us a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Meine Bayernwelle. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you every once with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, some a little bit shy. Won't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Him. Yeah. It's not.